Ja, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung der zweiteiligen Veranstaltungsreihe unter dem Motto Entnazifizierung der Philosophie. Heute ist dann also Heidegger dran. Da gibt es zwei Aspekte, einmal die Person Heidegger, also der halt einmal Nazi war, und dann gibt es das philosophische Werk Heideggers, und da stellt sich eben die Frage, inwiefern das hochabstrakte philosophische Fassung nationalsozialistischen Bewusstseins darstellt. Zu diesem darf ich vorstellen Emanuel Kapfinger und Paul Stephan, aus Deutschland zugereist, um uns das Deutschsein auszuzeichnen. Oder nicht? Ich möchte bitten, vielleicht, da wir doch einige Leute sind, das Rauchen zu unterlassen, wenn es möglich ist. Ja, dann rede ich nicht mehr lang. Nach dem Vortrag, der ungefähr eine Stunde dauern wird im besten Fall, wurde gebeten, eine kurze, zweiminütige Pause zu machen, einfach nur ein kurzes Denken oder so, bevor die Diskussion startet. Ja, dann passt, übergebe ich das Wort. Genau, wir haben auch so ein Handout vorbereitet, das sollte vielleicht noch rumgehen. Ich kenne immer ein Exemplar, aber eigentlich brauchen wir keins. Auf dem Handout, da findet ihr halt die Gliederung vom Vortrag und dann quasi für euch zum Nachlesen so die Zusammenfassung der biografischen Fakten zur Person Heidegger als Nazi. Und drittens quasi eine Literaturliste auf der einen Seite, um halt sozusagen unsere Arbeit zu belegen im Diskurs oder so. Und zum anderen halt für euch, falls ihr euch damit beschäftigen wollt. Ja. Heideggers Philosophie ist bis in ihre innersten Zellen faschistisch. Radikal als Adorno hat wohl kein Kritiker Heideggers dessen Philosophie mit seinem biografischen Narzissmus in eins gesetzt. Ihr soll dem folgenden Vortrag als Hypothese, als Frage vorangestellt werden, selbst wenn die Antwort auf die Frage, ob Heideggers Philosophie bis in ihre innersten Zellen faschistisch sei, wenn dies überhaupt möglich ist, auch heute Abend wohl kaum eindeutig mit Ja oder Nein sich beantworten lassen wird. Eindeutig sind jedenfalls folgende unbeschreibbare Feststellungen, auf die er auch schon eingegangen worden ist. Erstens, Heidegger war überzeugter Nazi. In welchem Maße steht zur Debatte, wird aber auch von seinen Apologeten kaum mehr geleugnet. Zweitens, Heidegger war Philosoph. Einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, wie sowohl Gegner als auch Befürworter zugestehen müssen. Drittens, seine Philosophie ist nicht in dem Duktus einer Hitlerrede oder dem der Schriften von Nazi-Ideologen wie Alfred Bäumler oder Alfred Rosenberg geschrieben. Dennoch steht ein Verdacht im Raum, dass der erste und der zweite Punkt keine voneinander unabhängigen Fakten wie das Umfallen des Sachsreichs in China und der heutige Vortrag sind, sondern dass sich zwischen Biografie und Denken eine Verbindung nachweisen lässt. Diese steht heute Abend zur Diskussion. Etwa zur selben Zeit wie Adorno den Satz nicht zitiert habe, in einem Brief an die Diskursredaktion in Frankfurt formulierte, nämlich 1966 äußerte sich Heidegger in dem berühmten Interview mit dem Spiegel, das 1976 posthum veröffentlicht wurde, zu seiner Verbindung zum Nationalsozialismus. Es sollte seinem eigenen Bekunden nach der, Zitat, öffentlichen Aufklärung seines Falls Zitat Ende dienen und stellt die wohl einzige umfassende öffentliche Äußerung Heideggers zu seinem NS-Engagement dar. Darin heißt es nicht nur, dass er die Demokratie nach wie vor für ungeeignet hält, die wesentlichen Probleme des modernen Menschen zu lösen. Er spricht auch davon, dass der Nationalsozialismus, Zitat, in die, man darf wohl aus dem Kontext heraus ergänzen, richtige Richtung gegangen sei. Die Nazis seien jedoch, Zitat, viel zu unbedarft im Denken gewesen, um ein wirklich explizites Verhältnis zu dem zu gewinnen, was heute geschieht und seit 3 Jahrhunderten unterwegs ist. Gemeint ist dabei der Triumph der sogenannten planetarischen Technik, er ein wichtiges Denkmotiv des späten Heidegger. Er übersetzt und man muss bei Heidegger oft eine solche Übersetzungsarbeit leisten, dazu später mehr. Er hält sein aktives Engagement für den Nationalsozialismus nach wie vor für richtig, würde es wieder tun und ist der Ansicht, dass es den Nazis nur an einem richtigen Selbstverständnis, wie es ihnen seine eigene Philosophie geboten hätte, gemangelt hätte, um ihre Ziele zu verwirklichen. Er ging in der Nationalsozialismus ging in dieselbe Richtung wie seine Philosophie, so wie er auch 1935 davon sprach, dass die hegemoniale Nazi-Philosophie der sogenannten inneren Wahrheit und Größe dieser Bewegung, man darf wohl dazu setzen, im Gegensatz zu seiner eigenen Philosophie nicht gerecht würde. Im Grunde genommen könnte man den Vortrag an dieser Stelle beenden und den Fall Heidegger abhaken. Heidegger spricht ja recht offen, wenn auch ein wenig verklausuliert aus, dass seine Philosophie narzisstisch sei. Doch angesichts der hartnäckigen Heidegger-Begeisterung in den Geisteswissenschaften, angesichts der vielfältigen Versuche, auch von links an Heidegger anzuknüpfen und seine Philosophie für ein emanzipatorisches Denken fruchtbar zu machen, wäre dies übereilt. Es gibt einen ernsten und schwierigen, im Grunde seit 1933 schwelenden Streit darüber, wie weit Heideggers Nationalsozialismus geht und ob es einen neutralen, rein philosophisch-unpolitischen oder sogar emanzipatorischen Kern in Heideggers Philosophie gäbe, an dem man als Theoretiker anknüpfen könne. In Frankreich gab es vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg einen recht sorglosen Umgang mit der heideggerschen Philosophie, auch von Seiten von sich irgendwie als links oder fortschrittlich verstehenden Denkern wie Sartre, Foucault oder Derrida. Erst relativ späte Publikationen, wie seit den 70ern, die Heidegger-kritischen Schriften Jean-Pierre Fais, Pierre Bourdieu's Studie, die politische Ontologie Martin Heideggers und Farias Heidegger und der Nationalsozialismus haben einer intensiven, kontroversen Debatte um Heideggers intimes Verhältnis zum Nationalsozialismus den Weg bereitet. Sartre etwa schweigt zu diesem Thema hartnäckig, obwohl es in das Sein und das Nichts und auch in anderen Schriften zumindest Anspielungen und Formulierungen gibt, die als in die Nähe rücken von Heidegger und Nationalsozialismus verstanden werden können. In Deutschland dagegen sorgten Schriften wie eben Adornos Jargon der Eigentlichkeit oder Guido Schneebergers verdienstvolle Dokumentation Nachlese zu Heidegger recht früh zu einer Art Gespensteraustreibung, die bis heute auch in der akademischen Philosophie, zumindest innerhalb des linken und linksliberalen Milieus, nachwirkt. Also gut, jetzt so aus unserer persönlichen Erfahrung in Frankfurt, etwa werden sehr selten Seminare zu Heidegger angeboten, und Hess. Respektlose Witzeleien über ihn gehören an gern manchen Lehrstühlen geradezu zum guten Ton. Dennoch hält auch Globalbetrachtung die Wirkung Heideggers an. Selbst sprachanalytische Philosophen bedienen sich gerne heideggerscher Konzepte, erst recht gibt die poststrukturalistische Schule. Selbst die neuere Generation der Frankfurter kritischen Theorie repräsentiert etwa durch Axel Honneth und Rahel Jäcki greift, wenn auch unter Vorbehalten, auf heideggersche Denkfiguren und Begrifflichkeiten zurück. Ein Ende der Debatte um Heidegger ist damit nicht abzusehen, wie jüngste Publikation zu dem Thema, die wir in unsere Literaturliste mit aufgenommen haben, beweisen. An diese Debatte wollen wir anschließen und dazu beitragen, der Entpolitisierung der heideggerschen Philosophie entgegenzutreten und auf die nicht zu leugnenden, politisch fragwürdigen Kerngehalte seiner Philosophie aufmerksam machen. Dabei wollen wir unbedingt einen biografischen Reduktionismus, wie er häufig, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, Heidegger Kritikern vorgeworfen wird, vermeiden, sondern von der Philosophie selbst ausgehen. Über die historische Faktenlage zu Heideggers nationalsozialistischer Politik könnt ihr euch anhand des Handouts orientieren, wie wir werden darauf in unserem Vortrag ansonsten nicht mehr ausführlich eingehen. Wir bitten ebenso um Nachsicht darum, wenn wir gewisse Grundbegriffe der heideggerschen Philosophie in unserem Vortrag voraussetzen. Das Thema ist komplex genug und wir würden sonst in einem bloßen Referat der heideggerschen Philosophie selbst stecken bleiben. Nach einer kurzen Einführung in Heideggers Philosophie und einer kritischen Analyse seines Frühwerks durch Immanuel werde ich versuchen, eine einigermaßen differenzierte Biografie und Zeitkontext mit einbeziehende Antwort auf die gestellte Frage anhand des Begriffs der Zweideutigkeit zu entwickeln und anschließend auf unsere eigentliche Leitfrage, ob ein unproblematischer Anschluss an Heidegger möglich ist, eingehen. Ja, und ich gehe jetzt zu diesem zweiten Gliederungspunkt über und möchte eine ganz knappe Einführung in Heideggers Philosophie geben, indem ich in etwas grober Weise die wesentlichen Anliegen und Denkfiguren dieser Philosophie herausstelle. Über einzelne philosophische Themen, die Werke Heideggers und seine innere philosophische Entwicklung sage ich hier nichts und verweise, falls das für jemanden interessant sein sollte, für eine erste Orientierung dafür an den ganz guten Wikipedia-Artikel zu Heidegger. Den grundsätzlichen Charakter seiner Philosophie kann man von seinen wichtigsten Quellen her erschließen. Heidegger verband die Ontologie in der Tradition der Scholastik mit einer christlichen Existenzphilosophie, wie sie Kierkegaard formulierte, und setzte dazu die phänomenologische Methode ein, die er von seinem Lehrer Husserl übernahm. Heidegger behauptet in seiner Ontologie ein wahres und wesentliches Sein, das zugleich die menschliche Existenz und das Selbst ausmache. Alles Wirkliche, in seinen Worten das Ontische, ist gegen die Wahrheit des Seins nichtig. Dabei ist das Wirkliche bloßer Mangel und gerade nicht Erscheinung des Seins, wie in anderen Philosophien. Trotzdem ist in jeder Wirklichkeit, gegen diese Wirklichkeit selbst, das Sein gegenwärtig. Das Sein prägt diese Wirklichkeit und macht ihren Sinn aus. Wirklichkeit ist völlig vom Sein abhängig. Von der Wirklichkeit geht eine versucherische Kraft aus, die von der Erkenntnis des Seins und damit auch dem Wissen um die eigene Existenz weglockt und an die nichtige Wirklichkeit bindet. Diese Entfremdung wohnt allerdings als Prinzip der Selbstverbergung dem Sein selbst inne. Der Mensch muss sich daher nach Heidegger gegen die eigene Lebenswirklichkeit stellen und den Kampf um sich selbst zugleich als Kampf für das Sein gegen das Sein selbst führen. Jedoch bedeutet der Sieg in diesem Kampf, oder falls der Sieg gelingen würde, aber dann würde er bedeuten, in diesem Kampf nur die Erringung der weiteren ontologischen Selbstentfremdung. Als Resultat steht daher die Erkenntnis, dass Grund und Sinn des Seins das Nichts sind und nur im ständigen Überwinden dieses Nichts eine Existenz entsteht. Die Bergung und Hütung des Seins gegen das Nichts als Wissen um die wesentliche Nichtigkeit des Seins macht die Eigentlichkeit aus. Also das ganz kurz sozusagen. Dann der dritte Punkt, jetzt meine Erörterung zum Verhältnis Heilige und Nationalsozialismus. Ich möchte zunächst zwei Unterscheidungen, die für eine sinnvolle Diskussion des Themas Heilige und der Nationalsozialismus notwendig sind, einführen. Zunächst muss in der Frage zwischen Person und Werk unterschieden werden. Viele Veröffentlichungen beschäftigen sich damit, aus den philosophischen und sonstigen Schriften Heideggers nationalsozialistische Äußerungen aufzusammeln oder die Frage zu beantworten, wie lang oder zu welchem Grad Heidegger gesinnungsmäßig ein Nazi war. Das kann aber keine politische Fragestellung sein, nur eine moralische. Es muss um die Beurteilung seiner Philosophie als solcher gehen. Zweitens kann es bei der Auseinandersetzung mit Heidegger nicht um einen bloßen Faschismusvorwurf gehen, denn dann müsste man sich zu jeder Heideggerianerin so verhalten, als Faschistin. Die antideutsche Heidegger-Kritik tut leider genau das. Die Heidegger-Kritik muss die Auseinandersetzung mit einem Faschismus in seiner Philosophie immer zusammen mit einer theoretischen Kritik seiner Philosophie führen. Viele Heideggerianer heute sind politisch nicht annähernd auf der Rechten, geschweige denn den Faschisten zuzuordnen. Wirft man ihnen trotzdem einen Faschismus vor, so verhält man sich rein moralisch zu ihnen und kritisiert allein eine Gesinnung. Dabei gelte es gerade differenziert, die realen Folgen eines Heideggerianismus heute zu diskutieren und sich daher wirklich mit dessen Kritik auseinanderzusetzen. Ich werde jetzt im Folgenden drei Thesen präsentieren, die ich jetzt kurz vorstelle. Die These 1 wäre, das habt ihr auch auf dem Handout, genau. Die These 1 wäre Heidegger als Hitler des Denkens. Martin Buber hat Heidegger als Hitler des Denkens bezeichnet. Das bedeutet, dass Heidegger auf dem Gebiet des Denkens analog agiert, wie die Nazis in der Wirklichkeit agiert haben. Ich meine das jetzt aber nicht als moralischen Vorwurf. Wirkliche totale Gewalt gegen Menschen unterscheidet sich sehr wohl von einer Gewalt gegen das Denken. These 2, dann das Verhältnis seiner Zeit zum Nationalsozialismus. Ich möchte anhand einiger Begriffe aus seiner Zeit zeigen, dass man dieses Buch präfaschistisch nennen muss. Der Unterschied ist grob, dass es dem Faschismus um das Volk, dem Buch seiner Zeit aber um den Einzelnen geht. Allerdings verbirgt sich in seiner Zeit, in diesem Einzelnen, das Volk. These 3. Da werde ich kurz die Rektoratsrede Heideggers 1933 darstellen und überlegen, also den Übergang Heideggers zum Faschismus nachzuvollziehen versuchen. Die These von mir hier wäre, dass der Schluss von Heideggers Philosophie auf den Faschismus nicht notwendig ist, aber dass Heidegger sich in faschistischer Politik sehr gut wiederfinden kann, was ja auch tatsächlich so war. Also dann das, also der erste Punkt, Heidegger als Hitler des Denkens. Heidegger setzt sich mit seiner Ontologie über die Fragen der traditionellen Philosophie hinweg und erklärt sie durchweg für Scheinfragen, die keine Berechtigung haben. Es sind dies Fragen, die sich den Menschen wirklich stellen und die sie wirklich beschäftigen, weil sie sich aus wirklich vorhandenen Widersprüchen ihres Lebens ergeben. Hierzu gehört etwa die Frage der Erkenntnistheorie. Wie Erkenntnis möglich ist, wenn das Objekt der Erkenntnis von grundlegend anderer Natur als das erkennende Subjekt ist. Heidegger stellt hiergegen einen Wesenszusammenhang des Menschen auf, seine Seinsverfassung, in dem die Widersprüche nicht vorhanden sind. Diese Seinsverfassung ist jenseits von Wirklichkeit und zugleich ihr tieferer Sinn und die ursprüngliche wesentliche Wirklichkeit. In dieser befinden sich die Gegensätze in einer ursprünglichen Einheit. Damit kanzelt Heidegger alle Versuche der Philosophie von Descartes bis Hegel, eine wirkliche Lösung dieser Fragen zu erarbeiten, ab, mit dem Vorwurf, sie hätten sich überhaupt nicht um die Grundlagen ihrer Fragen und um deren Berechtigung gekümmert und im Grunde ein sinnloses Geschäft geführt. Zwar, wie ich sagen würde, mussten diese Versuche der Philosophen scheitern, eben weil die Widersprüche unser Leben wirklich bestimmen und sich daher ohne eine Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft auch die Fragen der Philosophie nicht lösen lassen. Aber indem die Philosophie nach der Lösung dieser Widersprüche sucht, tut sich in ihr das Streben nach der Aufhebung der Widersprüche und damit das dynamische Wesen dieser Widersprüche kund. In der Philosophie ist also der Schmerz der Menschen und ihre Begierde nach Befreiung von diesem Schmerz artikuliert. Indem Heidegger all dies gegenüber dem Sein für unwahr erklärt, verhält er sich zynisch gegenüber dem philosophischen Bedürfnis. Zynismus heißt hier, er missachtet das Bedürfnis und setzt sich über es hinweg, während er sich zugleich den Schein gibt, ihre endgültige Lösung zu sein und ihrem Bedürfnis, also bei gleichzeitiger Missachtung, Genüge zu tun. Dies kann man nun in Beziehung zum Zynismus der Faschisten setzen. Auch die Faschisten behaupten eine endgültige Lösung der Widersprüche, vornehmlich der Klassengegensätze, durch eine vorgängige und wesentliche Einheit, das Volk. Die Faschisten scheinen damit der Sehnsucht der Klassenspaltung nach Einheit Genüge zu tun, während objektiv der Gegensatz fortexistiert, nun aber jedes entsprechende Bedürfnis als unwahr niedergeschlagen und mit Gewalt beantwortet wird. In derselben Weise verhält sich Heideggers Philosophie zu denen, die immer noch die alten Fragen stellen. Sie sind nicht eigentlich genug und müssen an sich arbeiten, um zur wahren Sichtung des Seins vorzudringen. Bei Heidegger wird das ursprüngliche Phänomen durch ein besonderes Schauen zugänglich. Die richtige Blickweise ist dabei von der ganzen Argumentation vorausgesetzt. Bei den Faschisten wird ebenfalls das Volk intuitiv in einer besonderen Schau als das innere Wesen des Menschen erkannt. Insofern kann man sagen, dass Heidegger Faschist auf dem Gebiet des Denkens ist, also sozusagen der Faschist der Philosophie. Jetzt zur zweiten These oder Punkt, wie auch immer, das Verhältnis von Sein und Zeit zum Nationalsozialismus. Meiner Auffassung nach ist Sein und Zeit zwar nicht identisch mit dem Faschismus, aber steht in einer wesentlichen Nähe zu ihm. Ich würde es eben als präfaschistisch bezeichnen. In Sein und Zeit geht es explizit kaum um das Zu-sich-Kommen eines Volkes, sondern vor allem um das einzelne Dasein und seine Eigentlichkeit. Allerdings kreist das Buch um Themen, die auch für den Faschismus sehr wichtig sind. Tod, Lebensschuld, Lebensangst, Entschlossenheit. Ich möchte im Folgenden diese Entsprechungen aufzeigen, wobei ich nicht streng terminologisch vorgehe, sondern versuche, die subjektive Intention der heideggerschen Begrifflichkeit zu fassen. Und da gehe ich jetzt einfach ein paar Kategorien durch. Und zunächst der Wesensbegriff, der bei Heidegger existenzial heißt. Wie der Faschismus geht Heidegger von einem tief wirklichen Wesen aus. Heidegger nennt es in seiner Zeit Existenz. Dieses Wesen ist in der Wirklichkeit nicht unmittelbar gegenwärtig, wird aber von jeder Wirklichkeit in Anspruch genommen, als seine Bedingung der Möglichkeit, ihre Bedingung der Möglichkeit. Dieses Wesen ist dennoch in jeder Wirklichkeit tief in ihr und verborgen gegenwärtig und bestimmt sie von Grund auf. Es kann nur von Wissenden verstanden werden. Und ganz Ähnliches gibt es eben bei den Faschisten. Also es ist ja auch schon deutlich geworden von dem, was ich gerade gesagt habe. Zweitens, das Sein zum Tode. Das Selbst des Menschen ist, so Heidegger, der Tod, als die Auflösung aller Verhaftung an den Alltag und an die Versuchungen der Welt. Wir kommen daher zu unserem eigensten Wesen, indem wir uns unserer inneren Nichtigkeit vollauf bewusst werden und im Zuge dessen die realen Möglichkeiten unseres Lebens aufgeben lernen. Wenn uns unser Leben gleichgültig geworden ist und, Zitat, der Tod in uns mächtig geworden ist, haben wir zu uns selbst gefunden. Eine ähnliche Selbstaufgabe gibt es bei den Faschisten, die ja auch für ihren Todes- und Opferkult bekannt sind. Allerdings bezieht sich dieser Kult nicht nur auf den Tod auf dem Schlachtfeld, sondern vor allem auf die ständige Bereitschaft, sein Leben für das Volk zu opfern, sich als selbst aufzugeben. Die Nazis beziehen sich auf diese Haltung als Dienst für das Volk. Drittens, die Schuld. Nach Heidegger ist der Mensch von einer tief inneren Schuld begleitet. Diese Schuld lässt uns unser Gewissen verstehen, also das Gewissen lässt uns diese Schuld verstehen, solange wir existieren. Wir sind eben gerade deshalb, weil wir existieren, schuldig. Die Stimme des Gewissens ruft uns mit dem Gefühl der Schuldigkeit dazu auf, uns auf unser Selbst, auf unser eigenstes Wesen zu besinnen. Der Ruf der Schuld kommt einerseits tief aus uns selbst, andererseits doch wie von einer fremden, nicht fassbaren Macht über uns. Bei den Faschisten hat die Schuld gegenüber dem Volk eine ganz ähnliche Charakteristik. Wir haben dem Volk gegenüber eine Schuld, die wir nie einlösen können, weil wir ihm unsere Existenz überhaupt verdanken. Aber im Zuge dieser Schuld fordert uns das Volk auf, uns ganz für das Volk aufzugeben. Da das Volk für den Faschisten das Selbst des Einzelnen bildet, entspricht dies auch der Forderung des Heideggerschen Schuldrufes. Und das Volk ruft als unser Selbst einerseits tief aus unserem Innern, andererseits ist es darin eine doch nicht feststellbare Macht. Ganz wie bei Heidegger. Viertens, die Entschlossenheit. Die Entschlossenheit nimmt die Lebensschuld des Menschen auf sich und wird damit gleichgültig gegegenüber den andrängenden Versuchungen. Der Mensch nimmt sich zurück, um sein innerstes Wesen in sich handeln zu lassen. Die Entschlossenheit stellt die praktische Überwindung des verfallenen Menschen dar, der in seiner Wirklichkeit unmittelbar zu seinem Sein gefunden hat, also unhintergehbar eigentlich geworden ist. Es gibt bei ihm kein reflektierendes Hin und Her zwischen Denken und Tun mehr, sondern der Entschlossene weiß unmittelbar aus tiefster Gewissheit um das Sein, ein Wissen, das identisch geworden ist mit seinem praktischen Wollen. Das Bild einer entsprechenden Haltung gibt es auch bei den Faschisten. Es ist der fleischgewordene Übermensch, der alle egoistische Genusssucht und alles vernünftelnde Bedenken überwunden hat und ganz und gar treue zu seinem Volk geworden ist. Gewissermaßen der SS-Soldat, der durch sich hindurch das Volk frei handeln lässt. Ja. Es gibt allerdings einen gewichtigen Unterschied zwischen seiner Zeit und dem Faschismus. In seiner Zeit geht es zumindest in den hier vorgestellten Kategorien in letzter Instanz immer um die einzelne Existenz und dessen rein selbstbezogenes Wesen. Im Faschismus dagegen ist das Selbst das Volk und die Eigentlichkeit die Identifizierung mit dem, was das Volk von der einzelnen Existenz fordert. Und ich würde diesen Unterschied auch wirklich politisch festhalten und also stark machen, dazu sage ich gleich noch was. Dennoch denke ich, dass sich hinter Heidegger selbst das Volk verbirgt, obwohl es nicht als solches auftritt. Formal, das heißt für mich, ist das Selbst rein selbstbezogen, einzeln. In seiner inhaltlichen Bestimmtheit jedoch entspricht es dem abstrakt Allgemeinen und das ist das Volk. Ich meine Volk hier lediglich logisch oder psychologisch und nicht als konkretes deutsches Volk, als höchstes unter den Völkern. Ein Indiz dafür, dass das Volk in der Eigentlichkeit verborgen ist, ist gerade die inhaltliche Unbestimmtheit der Eigentlichkeit, die letztlich doch bestimmt sein soll, was die Heidegger-Interpreten ja immer auch ratlos gemacht hat. Zum Beispiel, im Sein zum Tode die Gleichgültigkeit gegenüber allen Lebensmöglichkeiten, während aus dem Tod heraus doch eine Möglichkeit eigentlich gewählt werden sollte. Und dasselbe kann man auch bei Entschlossenheit und so weiter feststellen. Ich versuche das Argument hier jetzt auszuführen, warum in dieser Einzelheit das abstrakt Allgemeine, das Volk verborgen sein soll. Das ist aber ein bisschen schwierig und das ist auch noch nicht ganz ausgereiftes Argument. Gut. Heidegger behauptet als Grund der inhaltlichen Bestimmung der Eigentlichkeit einen absoluten Selbstbezug. Dieser besteht in Abtrennung von allen Bestimmungsgründen, die von außen kommen. Aber praktisch kann es eine solche Vereinzelung nicht geben. Es gibt keine schlechthin individuellen Bestimmungsgründe. Der Mensch ist gesellschaftliches Wesen nicht nur, sofern er in der Gesellschaft lebt und nur gesellschaftlich bezogene Lebensmöglichkeiten hat, wie Heidegger ja will, sondern er ist auch in den Grundlagen seiner Wahl gesellschaftliches Wesen. Die Behauptung einer gesellschaftlichen Unbezogenheit kann daher nur Schein sein. Die Eigentlichkeit kann also nur nach außen hin so auftreten, als wäre sie völlig selbstbezogen. Indem aber alles Gesellschaftliche als bewusster Bestimmungsgrund aufgegeben wird, muss auch alles Konkrete, Sachhaltige, Individuelle als Bestimmungsgrund aufgegeben werden. Auch das individuelle Bedürfnis wird gewissermaßen als bloßes, entfremdetes Pseudobedürfnis angesehen. Hinter dem Schein der Eigentlichkeit, in dem alles konkret Gesellschaftliche wie auch alles konkret Individuelle negiert ist, herrscht daher einerseits der Zufall, die Unbestimmtheit, aber andererseits das, was Gesellschaftlichkeit überhaupt ausmacht, abstrakte Ideale und abstrakte Beziehungen. Wie gesagt, es ist mir noch nicht gelungen, das Argument wirklich stringent buchstabieren, aber ich denke, dass die Richtung klar geworden ist. Ja, wie gesagt, der Unterschied, den ich festgehalten habe zwischen Sein und Zeit und dem Faschismus, scheint theoretisch ein kleiner Unterschied zu sein, aber politisch ist es ein wesentlicher. Weil es Heidegger um das geht, was das Einzelne selbst tief als sein Wesentliches empfindet, kann im Sinne seiner Philosophie überall dort eine Eigentlichkeit hervorgekehrt werden, wo das bürgerliche Subjekt sich aus sich selbst herausgerissen fühlt. Das kann politisch und kulturell den diversesten Inhalt haben, von der ländlichen Idylle des Schwarzwalds, Heidegger, bis zur linken Rebellion gegen faschistische Eltern. Insofern ist ein Heideggerianismus nicht, auf jeden Fall nicht notwendig ein Faschismus, auch offensichtlich. Also. Trotzdem würde ich sagen, ist der Übergang leicht und deswegen auch davor zu warnen. Die Faschisten rekrutieren sich besonders auch aus Menschen, die sich in einer verkrusteten und leichtsinnigen Kultur gegen die Kultur im Ganzen auf ihr individuelles, eigenstes Wesen zurückziehen. Wenn sich derart wesentliche Menschen zusammentun, können sie ihr eigenstes Wesen auf allgemeine Weise gegen die herrschende Kultur durchsetzen. Ähnliches hat Heidegger in seinem Leben ein zurückgezogener, kauziger Einzelgänger 1933 gemacht. In diesem Sinne muss man auch einen Heideggerianismus in der Gegenwart vor ähnlichen, durchaus möglichen Übergängen warnen. Um diesen Übergang, um den würde es mir jetzt gerade dann auch in dem dritten Punkt gehen, Heideggers philosophische Politik 1933. Und da werde ich jetzt auch erstmal die Rektoratsrede darstellen. Aber Heidegger erarbeitete 1933 aus seiner Philosophie seine eigene Version des Nationalsozialismus, die ich im Folgenden ausführlich darstellen möchte. Zuerst stellte er seinen Nationalsozialismus in seiner Rektoratsrede dar, wiederholt sie aber bei mehreren Gelegenheiten, unter anderem in den Vorlesungen im Sommersemester 1933 und im Wintersemester 1933-34. In diesen Vorträgen stellt er den Zuhörern anheim, sich zu entscheiden, ob sie das eigene Wesen wollen oder nicht wollen. Es geht Heidegger hierbei um eine geistige Entscheidung in Bezug auf das Verhältnis zum Sein, die er jedoch auf die nationalsozialistische Revolution bezieht. Demgemäß spricht er nun auch die Zuhörer als wir, als Volk an. Dabei stellt er diese Entscheidung im negativen Fall, dass das Volk sich nicht für sich selbst entscheidet, vor die Bedrohung des Untergangs des Abendlandes. Dann wird, Zitat, die geistige Kraft des Abendlandes versagen und dieses in seinen Fugen krachen, die abgelebte Scheinkultur in sich zusammenstürzen und alle Kräfte in die Verwirrung reißen und im Wahnsinn ersticken lassen. Zitat Ende. Und obwohl es ganz bei den Zuhörern steht, wie sie angesichts dieser Gefahr darüber entscheiden, steht das deutsche Volk unter einer fernen Verfügung zur Entscheidung für sich selbst. Eine Verfügung, die vom Anfang des Abendlandes bei den Griechen ausgeht, an das deutsche Volk. Dem deutschen Volk ist nach Heidegger in der abendländischen Geschichte ein besonderer Auftrag aufgegeben. Es soll einlösen, was die Griechen angefangen haben und was in der Verfallsgeschichte des Abendlandes durch Christentum und Neuzeit bis zur Not der Gegenwart verschütt ging. Das deutsche Volk hat daher in Heideggers Sicht die Aufgabe, das Abendland zu erlösen. Mit der nationalsozialistischen Revolution hat zu Heidegger das deutsche Volk damit begonnen. Zitat: In der Vorlesung übrigens. Also, ja. Wir müssen die jetzige Wende der deutschen Geschichte aus einem innersten Grunde begreifen und ergreifen lernen, nämlich als den geschichtlichen Augenblick, aus dem wir es wagen müssen, den eigentlichen Anfang unseres geschichtlichen Daseins wieder anzufangen. Das deutsche Volk kann diesem Auftrag nur entsprechen, wenn die Wissenschaft zum Grundgeschehen seines Daseins wird. Die deutsche Wissenschaft, das heißt die deutsche Universität, um die es in der Rektoratsrede geht, kämpft daher den Kampf des deutschen Volkes überhaupt. Und der Wille des Volkes zu sich ist der Wille der Wissenschaft zu ihrem Wesen. In dieser Betonung des Geistes unterscheidet sich Heidegger auch vom gängigen Nationalsozialismus. Also sehr deutlich. Das Wichtigste wäre also für Heidegger, dass die Wissenschaft wieder einen Willen zu ihrem Wesen entwickelt. Allerdings ist heute infolge der abendländischen Geschichte gerade unklar geworden, was das Wesen der Wissenschaft ist. Und Heidegger fordert daher die Besinnung der Wissenschaft auf ihr Wesen. Was ist also nach Heidegger das Wesen der Wissenschaft? Wirkliches Wissen besteht nicht im Sammeln von Kenntnissen, sondern in der Befragung des Seienden überhaupt, das heißt, die Befragung des Seienden auf sein Sein als solches. Doch ist jedes solches Wissenwollen machtlos gegenüber der Macht der Verbergung, der Macht der Verborgenheit des Seienden. Stets und unabänderlich entzieht sich das Sein dem Wissen. Deshalb kommt das Wissen aber auch dabei kommt das Wissen nicht zur Wahrheit, wenn es vor dieser Verbergungsmacht des Seins zurückschreckt, sondern nur, wenn es gegen diese aufsteht, für sich kämpft und in diesem Kampf sein Unvermögen etwas zu wissen erfährt. Gerade indem das Wissen nicht aufhört zu fragen und sich so standhaltend seiner eigenen Fragwürdigkeit aussetzt, kommt es zu seinem Wesen. Seine eigene Fragwürdigkeit erfahren heißt, dass es keinen Weg gibt zu verstehen, warum wir unabänderlich nichts wissen können. Und das schließt auch ein, dass wir über uns, also wir können auch nicht verstehen, warum wir unabänderlich über unser eigenes Wesen nichts wissen können. Das nochmals Zitat aus der Rektoratsrede. Wissenschaft ist das fragende Standhalten inmitten des sich ständig verbergenden Seienden im Ganzen. Dieses handelnde Ausharren weiß dabei um seine Unkraft vor dem Schicksal. Also fragendes Standhalten, darum geht's. Daher auch der Titel der Rede, die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Die deutsche Wissenschaft muss in der Not kämpfend standhalten und sich behaupten. Wohlgemerkt, es geht jetzt nicht in erster Linie um eine politische Selbstbehauptung gegen politischen Feinden oder so, sondern es geht um eine grundlegende, quasi ontologische Selbstbehauptung der deutschen Wissenschaft gegen die Gefahr, die aus dem Sein selbst kommt. Das politische Verhalten der Nazis, sowohl die Selbstbehauptung als auch der Kampf gegen die Feinde des Volkes und die rationalistische Wissenschaft, als auch die nationalsozialistische Revolution, werden von Heidegger als philosophische Verhaltensweisen interpretiert. In diesem Sinne funktioniert das also auch als Ideologie des Nationalsozialismus, also als Legitimation aus der Philosophie heraus. Aus den dargestellten politischen Inhalten, die ja in ihren philosophischen Grundzügen der Philosophie von seiner Zeit entsprechen, ergibt sich die Frage, wie Heidegger sein philosophisches Konzept der geistig-geschichtlichen Wende und des Standhaltens in der geistigen Not auf den politischen Nationalsozialismus bezieht. Und das heißt, warum Heidegger warum Heidegger es mit dem autoritären terroristischen Staat der Nazis identifiziert. Heidegger selbst hat zwischen beiden nicht getrennt. Als Rektor hatte er gerade mit autoritären Mitteln seine Universität zur geistigen Eigentlichkeit führen wollen und als ein Beispiel seiner Handlungen den Arbeitsdienst im Lager als Dienst im Bereich der innersten Notwendigkeiten deutschen Seins angesehen. Umgekehrt stellt sich die Frage, ob Heideggers Philosophie des Standhaltens in der Fragwürdigkeit sich notwendig auf wirklichen Kampf und terroristische Herrschaft beziehen muss. Gibt es also zwischen beidem einen inneren Zusammenhang? Die Frage ist schwierig und ich kann sie im Moment noch nicht vollständig beantworten. Zwei Überlegungen zeigen allerdings einen inneren Zusammenhang an. Erstens, auf den Rangunterschied zwischen Führen und Geführten bezieht sich Heidegger in der Rektoratsrede und anderswo als etwas Selbstverständliches. Aber, wie ich sagen würde, dieser Wesensgegensatz von Führen und Folgen folgt notwendig aus Heideggers Philosophie. Denn dieser Philosophie geht es um die Überwindung der Herrschaft der Metaphysik. Doch, weil eben alle dieser Herrschaft unterliegen, wird das fragwürdige Wesen des Seins nur von einigen wenigen gewusst. Diese Avantgarde der Eigentlichkeit muss daher die Uneigentlichen in ihrem Dasein erschüttern, sie einer Bedrohung für ihr bloß faktisches Dasein aussetzen, damit sie in dieser Reduktion auf ihre Existenz zur Selbstbesinnung auf ihr geistiges Wesen kommen. In der Führung der Uneigentlichen zur Selbstbesinnung liegt notwendig die Gewalt, da die Uneigentlichen von ihrer Verhaftung an die Welt, die sie ja selbst wollen, losgerissen werden müssen. Die nationalsozialistischen Zwangsmaßnahmen wie Lager, Arbeit, Führerprinzip, terroristischer Staat können durchaus als Mittel zu dieser Aufrüttelung verstanden werden. Sie müssen nicht so verstanden werden. Die Gewalt der Führer, der Avantgarde der Eigentlichkeit gegen die Geführten kann aber auch auf anderem Wege angewandt werden und sich dann vielleicht eben auch, also das ist dann eigentlich der Punkt, also sich dann auch nicht, weil sie auf physischen oder irgendwie polizeilichen Wege äußern. Also zweiter Punkt als Argument für einen inneren Zusammenhang zwischen Heidegger und Nationalsozialismus. Heidegger sah in der nationalsozialistischen Revolution die Aufhebung der sogenannten ontologischen Differenz, was heißt, dass das Sein unmittelbar in der Wirklichkeit ergriffen wurde, also aus der Sicht Heideggers. Also es wurde unmittelbar in der Wirklichkeit von den Menschen ergriffen. Die nationalsozialistische Politik, unter anderem der Kampf gegen innere Feinde, die Arbeit für das Volk, das Opfer für das Volk, wurden von Heidegger subjektiv und objektiv als ontologisches Verhalten verstanden. Das Volk ließ sich nicht mehr von der Welt verführen und von seinen Aufgaben in Bezug auf die Existenz weglocken, sondern es behauptet sich im Kampf gegen die Verbergung des Seins. In der Arbeit wird dem Volk das Sein als solches verständlich und in der Selbstaufgabe des Opfers beweist das Volk, dass es die wesentliche Nichtigkeit der eigenen Existenz begriffen hat. Die Selbstbehauptung der Deutschen Universität habe ich ja schon beschrieben, dass es auch so funktioniert. Gut, also ich möchte jetzt dann quasi gleich enden. Nur nochmal ein Zitat, direkter Beleg, dass also Heidegger tatsächlich die deutsche Arbeit für das deutsche Volk im Nationalsozialismus als ontologische Qualität verstanden hat. Also, dass es eben offensichtlich möglich ist, dass man das tut und dass es vielleicht eben auch, also sehr nahe liegt, das dann zu tun von Heidegger aus. Zitat jetzt also. Das Wesentliche des Wesens der Arbeit liegt in dem, was bei der Arbeit eigentlich geschieht. Der Mensch stellt sich als Arbeitender in die Auseinandersetzung mit dem Seienden im Ganzen. Nebenbemerkung noch kurz. Also das, was er hier als Arbeit nennt, das identifiziert er in dem entsprechenden Text auch mit seinem philosophischen Begriff der Sorge, der ja die Seinsverfassung des Daseins in seiner Zeit ist. Und ja, damit hätte ich jetzt meine drei Thesen vorgestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe. Okay. So lange. Ein bisschen länger. Sollen wir eine Pause machen? Oder? Gut, also gut, also ich habe jetzt... Genau, also ich werde eigentlich ziemlich direkt daran ja anknüpfen, aber jetzt vielleicht sozusagen weniger die wird jetzt auf einzige nämlich auf hier einzelne philosophische Werke, also hier eingehen, sondern irgendwie eher, also ich gehe jetzt sozusagen eher von so einer so allgemeinen Perspektive aus. Also die Schwierigkeit einer ideologiekritischen Analyse des Heideggerschen Werkes lässt sich recht gut mit dem von Heidegger selbst an prominenter Stelle, also in seiner Zeit gehört das halt irgendwie zu den Grundbestimmungen des Mann, verwendeten Begriff der Zweideutigkeit markieren, worauf insbesondere Florian Grosser hinweist. Damit ist keineswegs bloße Ambivalenz gemeint, also oder irgendwie so Mehrdeutigkeit in so einem, ja, genau, weil was heißt sonst, würde man sich natürlich fragen, okay, gut, warum soll das jetzt irgendwie besonders kennzeichnend für Heidegger sein? Also ich meine, mehrdeutig oder irgendwie vieldeutig sind ja wohl alle alle Texte. Also grundlegender will Heidegger mit diesem Begriff den Umstand bezeichnen, dass sich das uneigentliche Sprechen, das Gerede, gerade dadurch kennzeichne, dass in ihm uneigentliche und eigentliche Bedeutung in seltsamer Koexistenz auftreten, wodurch freilich die Eigentlichkeit zur Pseudo-Eigentlichkeit mutiert. Aufgabe der philosophischen Hermeneutik ist, die im uneigentlichen Sprechen immer schon mitgemeinten eigentlichen Bedeutungen zu dechiffrieren und aus ihrer zweideutigen Deformiertheit zu befreien. Doch Zweideutigkeit ist für Heidegger ein selbst zweideutiger Begriff. Auch das Wesentliche sagen muss nämlich zweideutig sein. Heidegger weiß schließlich, dass sich nicht einfach ein neues, nicht metaphysisches Vokabular aus dem Nichts schöpfen lässt. Heidegger ist darauf angewiesen, tradierte Begriffe aus Philosophie und Alltagssprache zu entnehmen, diese jedoch zugleich ihrem ursprünglichen Bedeutungskontext zu entreißen und eine neue Bedeutung im Rahmen seiner eigenen Philosophie zu verleihen. Diese neue, eigentliche Bedeutung steht dabei in keinem bloßen Gegensatz zu hergebrachten, sondern lässt diese bewusst bestehen. Dies ist einer der Gründe für die konstitutive Unverständlichkeit von Heideggers Werk und eben die Unbestimmtheit, ob bestimmte Äußerungen politisch oder philosophisch zu nehmen sind. Adorno brachte dies recht treffend auf den Punkt. Keineswegs ist Heidegger unverständlich, wie die Positivisten ihm rot an den Rand schreiben. Er legt um sich das Tabu, ein jegliches Verständnis fälscht ihn zugleich. Heidegger setzt die Zweideutigkeit bewusst ein, um aus der geläufigen Sprache heraus eine neue, ursprüngliche zu destillieren. Zugleich entzieht er sich so auch einer Kritik. Denn er kann sich auf den trivialen Gehalt, also den sogenannten trivialen Gehalt seiner Äußerungen angesprochen, sogleich darauf berufen, er meine etwas ganz anderes mit dem Gesagten. Eine Strategie, die er insbesondere in seiner Spätphilosophie, im Brief für den Humanismus insbesondere, immer wieder anwendet. So lässt sich auch die Kontroverse um Heidegger aus seiner Schreibstrategie selbst erklären. Während die Kritik auf die triviale Bedeutung seiner Äußerungen verweist, bezieht sich die Apologie auf ihre tiefere. Dies wirft hermeneutisch nicht unerhebliche Probleme auf. Genau, und also ich nehme jetzt irgendwie mal ein Beispiel, aber das könnte man wirklich so mit sämtlichen Begriffen von Heidegger irgendwie durchspielen. Aber ich nehme hier sozusagen ein markantes Beispiel, wo auch noch einmal die Verbindung zum Nationalsozialismus ziemlich klar wird. Also es gibt ja irgendwie von Heidegger den Vortrag, was ist Metaphysik? Und dazu hat er 1943 ein Nachwort geschrieben. Und gut, da gibt es halt irgendwie so eine auch bekannte Stelle, wo er davon spricht, dass es in der eigentlichen Existenz wesentlich um das Opfer ginge. Gut, genau, das könnte man jetzt natürlich, also klar, 43, also eigentlich so aus dem Zeitkontext, also und auch aus dem Kontext des Textes heraus, kann man das, also ist eigentlich sogar sehr, sehr, sehr, sehr, sehr nahe, dass das wirklich so als philosophische Affirmation des, des gerade eben ja erst verkündeten, also von Goebbels verkündeten total Kriegs ja anzusehen. Genau, zumal, also es ist halt ganz witzig, weil in diesem Nachwort praktisch, also es ist ja so, genau, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bekannt, also es gab halt eine ziemlich heftige Kritik an ja Heidegger, die von ja anderen Nazi-Philosophen, also sogenannten Philosophen, oder vielleicht auch tatsächlichen Philosophen, weiß ich, geübt wurde. Genau, und die haben ihm halt so vorgeworfen, ja, das ist ja irgendwie so nihilistisch, so er spricht ja immer von der Angst und so, und das passt ja irgendwie gar nicht zu uns quasi. Genau, und eben, und genau dagegen verwirrt sich ja Heidegger irgendwie in diesem Nachwort. Und genau, und so, und in dem Kontext steht halt seine Affirmation des Opfers. Aber das alles, was ich jetzt sage, das ist halt jetzt so Interpretation. Also man kann das Opfer halt auch eben ganz anders verstehen. Also diese Schwierigkeit lässt sich weder in die eine noch die andere Richtung abkürzen. Sie muss vielmehr selbst ins Zentrum der Analyse gerückt werden. Es gibt so etwas wie eine konstitutive Zweideutigkeit, ja Widersprüchlichkeit in Heideggers philosophischem Projekt. Dennoch gibt es zugleich so etwas wie einen Punkt der Ununterscheidbarkeit von beiden Sphären, also Philosophie und Politik. In beiden geht es Heidegger dezidiert um eine Revolution. Denken und Lebenswelt sollen gleichermaßen gänzlich umgestürzt werden, um die fundamentale Krise, in der sich die westliche Zivilisation auf beiden Ebenen befindet, zu überwinden. Seit seiner Jugend blieb Heidegger diesem Ansinnen treu, egal ob als Katholik, Philosoph, Nazi oder Denker, wie er sich selbst in seiner Spätphase bezeichnete. Konservativ ist er hier einzig im Sinne der konservativen Revolution, also Denkern wie Oswald Spengler, Karl Schmidt und Ernst Jünger, mit denen ihn seine grundsätzliche Gegenwartsanalyse verbindet. Genau, das gibt ja irgendwie auch ein ganz cooles Zitat. Also gut, also ich zitiere jetzt hier aus diesem Buch von Žižek, also der zitiert der Heidegger, also zum Begriff des Konservativen. Also, ja genau, also das bringe ich vielleicht auch, weil, also man könnte sich ja irgendwie leicht denken, vielleicht so einfach so aus dieser, vielleicht auch Kulturindustrie, Wirklichkeit, ja, Heidegger, da auf seine Hütte im Schwarzwald, der hat doch, also was hat er mit Revolution zu tun? Der ist doch eher irgendwie so ein komischer kleinbürgerlicher Kauz. Aber so, er schreibt halt eben auch selbst, also hier, also in der Schrift Grundfragen der Philosophie, genau, das ist 37, 38, irgendwie, ja, steht hier so. Das sogenannte Konservative bleibt im Historischen stecken. Nur das Revolutionäre erreicht den Tiefgang der Geschichte, wobei Revolution nicht bloß einen Umsturz und Zerstörung meint, sondern umschaffende Umwälzung des Gewohnten, damit der Anfang wieder zur Gestalt komme. Und weil zum Anfang das Ursprüngliche gehört, ist das Wiedergestalten des Anfangs niemals der Abklatsch des Früheren, sondern das ganz andere und dennoch dasselbe. Genau. Also doch, genau, und genau, also man muss natürlich, also weil ich jetzt selbst halt auf die konservative Revolution verwiesen habe, muss man zugleich auch auf den doch eigentlich ziemlich großen Unterschied, also zwischen diesen Denkern und ja Heidegger hinweisen, denn also bei den Denkern ist halt irgendwie das Politische ja, oder das Kulturkritische halt sehr explizit. So, also selbst bei Karl Schmidt. Genau, aber so Heidegger so will eben stets mehr als große Kulturkritik betreiben. Er will die angestrebte Revolution in der Sphäre der reinen Philosophie selbst vollziehen. Dies macht, ob von rechts oder von links, die Radikalität und die Faszination des heideggerschen Denkens aus. Anders als etwa Adorno, für den Gesellschaftskritik und Philosophie im Grunde nicht zu trennen sind, will Heidegger beides strikt auseinanderhalten und zugleich doch in eins setzen. Dies ist der konstitutive Widerspruch, oder besser noch, die eigentlich die eigentümliche Dialektik er Heideggers Werk, die freilich eher unaufhebbar oder eher unabschließbar ist, denn wenn man Philosophie als reine Philosophie versteht, kann sie nicht eher unmittelbar gesellschafts- oder kulturkritisch sein. Der Philosoph und der Kulturkritiker Heidegger lassen sich so nie trennen, aber auch nicht in einsetzen. Das Opfer ist eben beides, metaphysisches Schicksal und konkret politischer Auftrag. Die Seinsvergessenheit ist Seinsgeschick, also und konkret historischer Prozess. Der Philosoph Heidegger kann per Definition tatsächlich kein Nazi sein. Die Nazis waren nicht nur, wie Heidegger, also er in diesem Zitat sagt, unbedarft, wie verschiedene Untersuchungen, ich denke jetzt vor allem an die Überlegungen zur Judenfrage von Sartre und der Adorno zu Torkheimers Elemente des Antisemitismus gezeigt haben, ist der Antisemitismus als für den Nationalsozialismus konstitutive psychosoziale Struktur sogar denkfeindlich. Den Nazis ging und geht es nicht um ein rationales Begreifen der Welt, sondern um eine Weltanschauung, die ihnen gerade das leidvolle Bemühen um ein rationales Begreifen erspart. Der Antisemitismus ist im Kern ein Irrationalismus. Darin liegt das Anstößige, das Skandalöse an Heidegger. Wie kann ein Intellektueller, noch dazu ein Philosoph, Nazi sein? Gewiss ist der Mensch Heidegger kein nur 15 Nazi. Der biologische Rassismus der Nazis, er etwa ist ihm fremd. Als Philosoph kritisiert ihn explizit. Gut, also er hat dafür einen ziemlich krassen eigentlich kulturellen Rassismus. Gut. Also Sprache spricht und so weiter. Und doch ist sein Antisemitismus offenkundig und auch in seiner Philosophie präsent. Und doch biedert er sich dem Nationalsozialismus an und verehrt Adolf Hitler. Der Irrationalismus findet im Ringen um eine Vereinigung bei beider Sphären, bei gleichzeitiger Beibehaltung ihrer Differenz, so auch sein Einzug in Heideggers Philosophie. Wenn es irgendeine Form der Versöhnung, und sei sie noch so gebrochen, zwischen Philosophie und Antisemitismus geben soll, kann sie nur irrational sein. Heidegger lehnt explizit Logik und die traditionelle Philosophie ab. Auf der Basis vermeintlicher Intuitionen und etymologischer Assoziationen will er einen Weg für ein eigentliches Verstehen von Sein und Dasein, Mensch und Welt bahnen. Gemäß Heideggers eigener Selbstdarstellung spricht in seiner Philosophie nicht er selbst als empirisches, fehlbares Subjekt, sondern offenbart sich das Sein selbst. An die Stelle von Begriffen treten vielsagende Chiffren, Dasein, Gestell, Geviert und so weiter. Wahrheit ist vom Sein ereignetes Ereignis, nicht Ergebnis autonomer Denkanstrengung. Dieser Irrationalismus verweist wiederum auf die Radikalität von Heideggers Zivilisationskritik. Wer das herrschende Denken derart radikal und universell zurückweist wie Heidegger, verliert buchstäblich den Boden unter den Füßen, kann nur noch an Stimmungen, Intuitionen und Assoziationen seiner Leser appellieren. Alles soll neu, anders und gerade darum ursprünglich gedacht werden. Die Zeitdiagnose des späten Heidegger, also es ist ja auch sozusagen ich glaube, in der Erstveröffentlichung war es nicht der Titel des Interviews, aber halt so die markante, der markanteste Satz hier aus diesem Spiegel-Interview, was ich ja schon erwähnt habe, nur noch ein Gott kann uns retten. Pessimistischer könnte es nicht sein. Wir leben in der völligen Seinsvergessenheit. Heideggers Widerspruch lässt sich genau aus diesem tiefen Unbehagen in der Kultur heraus begreifen. Jede bloße Kulturkritik wäre noch zu sehr selbst Teil der Kultur, die sie kritisieren möchte. Nur im Falle der Philosophie und der Kunst ist es möglich, alles in Frage zu stellen. Trotzdem bleibt diese Philosophie in der Kultur, also das wäre jetzt quasi die Kritik schon wieder an Heidegger, gerade in dieser radikalen universellen Negation verhaftet. Das Eigentliche bleibt unerreichbar. Es doch zu erreichen, kann nur ein Gewaltakt, ein Sprung ermöglichen. Eben jene inhaltsleere Entschlossenheit, jenes mystisch bleibende und sich jedem rationalen Nachvollzug sperrende Sein zum Tode. Ein ähnliches Lebensgefühl der universellen Falschheit der Welt bei einem gleichzeitigen, freilich irrationalen, imaginären Ausweg bieten Religionen, aber auch Ideologien wie der Antisemitismus an. Die Größe Heideggers besteht vielleicht darin, sich nicht mit solch trivialem Opium oder besser Kokain fürs Volk zufrieden zu gegeben zu haben, sondern sich seine Privatdroge designt zu haben. Der süße Rausch der eigentlichen Lebens. Eine Größe freilich, die einer gewissen Komik nicht entbehrt. Heidegger sieht sich selbst als ein einsamer, über alle Unbill der Zeit erhabener Prophet des Seins, im Dialog mit Parmenides, Heraklit und Hölderlin, nicht mit seinen realen Zeitgenossen. Was bedeutet demgegenüber schon ein mögliches Fehlverhalten nach 1933? Die psychologische Versuchung, Heidegger auf diesem Weg zu folgen und sich in seine Schriften zu vertiefen, um selbst Teil an ihrer erhabenen Tiefe zu haben, ist in der Tat groß. Wenn Heidegger freilich das Podest verlässt, wenn er geläufig spricht, wenn er versucht, seine eigene Philosophie zu konkretisieren, offenbart sich die Unaufrichtigkeit, die dieser Selbststilisierung innewohnt. In unglaublichem Kitsch schwärmt Heidegger vom einfachen Leben der Bauern, zynisch verhöhnter Pazifisten, das sich an die heutige Zeit, also es ist eine Anekdote vom Philosophentag in Davos 1929, also kann man bei Schneeberger nachlesen. Also genau, also da hat er eben einen Pazifisten verhöhnt, der sich da irgendwie zu Wort gemeldet hat, dass sich die Pazifisten an die neue Zeit, die eben Härte erfordere, gewöhnen sollten. Und dass er, also das nur nebenbei, der nie irgendwie so, Quatsch, natürlich kann man das nicht moralisch vorhalten, aber in dem Fall dann schon, der hat halt nie an der Front gekämpft, der hat immer sozusagen im Büro quasi gesessen oder Wetterwarte oder so. Er ist zumindest für seinen Teil gesund aus dem Krieg zurückgekehrt. Eine Härte, die sich in seiner Philosophie etwa darin niederschlägt, wenn er das Leichtnehmen und sich drücken zu den Attributen des Mannes zählt. Die hier beschriebene Struktur markiert Einheit und Differenz von Heidegger und dem Nationalsozialismus. Glaubte Heidegger 1933 vielleicht noch, dass im Nationalsozialismus die Zweideutigkeit endlich überwunden, ontische und ontologische Ebene in der Bewegung endlich zusammenfallen könnten. Ja, also es gibt da auch eine ganz interessante Studie von Derrida. Also das nämlich, also da gab es nämlich auch eine sprachliche Veränderung, so in der sich das niederschlägt, weil nämlich irgendwie sozusagen 33 vielen, also praktisch für vielen Stil von Heidegger ist der fast schon penetrante, also vor 33 ist der fast schon penetrante Verwendung von Anführungszeichen, um sich halt irgendwie so in so einer seltsamen Schwebe eben wieder zweideutig von bestimmten Formulierungen zu distanzieren, sehr prägen. Genau, die Anführungszeichen werden dann 33 fallen gelassen. So. Und genau, weil jetzt kann man dann vielleicht doch eher eindeutig sprechen. Aber er hat dann quasi, kann man sagen, gesehen, dass das so nicht aufgeht und hat dann diese Spaltung später auf den Nationalsozialismus selbst angewendet. Es gibt eben den eigentlichen Nationalsozialismus, dessen Philosoph Heidegger selbst ist, und den uneigentlichen, unbedarften Pöbel-NS. Heideggers Vortrag über den Ursprung des Kunstwerks lässt sich so seiner politischen Intention nach klar innerhalb der NS-Bewegung positionieren. Er will den Nationalsozialismus an seine eigentliche Mission gemahnen, die Rückführung des deutschen Volkes zu seinem Ursprung. Diese könne allein die große Kunst realisieren. Man muss bei Heideggers Schwärmerei vom griechischen Tempel fast automatisch an Wagners Projekt der Bayreuther Weihefestspiele und die Ästhetisierung der Politik durch die Faschisten denken. Doch es bleibt eben unentscheidbar. Von allen diesen Dingen spricht Heidegger gerade nicht. Er lässt sie in seinen Texten zugleich anklingen. Es bleibt so zumindest stets möglich, diese Texte auch als Nazi-Ideologie zu verstehen. Wir müssen freilich, es klang bereits an, einen Schritt weiter gehen und uns klar machen, was es heißt, dass für Heidegger reinste Philosophie und radikalste Kulturkritik in eins fallen. Gleich zu Beginn des Brief über den Humanismus macht Heidegger klar, dass Denken für ihn gerade die eigentlichste Form des Handelns. Engagement par lettre pour lettre ist. Denken und Dichten, Kunst und Philosophie sind für Heidegger natürlich nicht in einem trivialen Sinne politisch. Er aber in einem weiteren Verständnis von Politik, verstanden als Engagement für die Änderung der Welt, in der man lebt, durchaus. Und zwar unmittelbar. Die Zweideutigkeit verweist so, und das wäre im Grunde die Kernthese meines Vortrags, nicht auf ein bloßes Nebeneinander zweier Lektüre weisen. Sie ermöglicht zwar in der Tat immer, Heidegger nur als Philosophen zu lesen und sich einzelne Konzepte steinbruchartig zu bedienen. Doch diese Vorgehensweise, diese Interpretation Heideggers, nimmt ihm gerade seinen kritischen Stachel, gemeindet ihn in den Reigen großer, der Welt enthobener Denker ein, deren Denken so etwas sehr Unverbindliches, sehr Weltfernes bekommt. Also gut, jetzt nur Missverständnisse zu vermeiden, also ich habe jetzt vom kritischen Stachel gesprochen, also ich meine, es ist hoffentlich klar, dass ich jetzt den Begriff der Kritik gut, also den verwende ich da jetzt sozusagen wirklich rein wertfrei, so. Also ich meine, radikale Kulturkritik kann eben auch sozusagen faschistisch sein oder fragwürdig. Nein, gerade diejenigen, die Heidegger vermeintlich streng philosophisch entpolitisieren wollen, verfehlen ihn. Die Frage ist nicht so sehr, wie sich Heideggers Philosophie zum Nationalsozialismus verhält, sondern wie sich Heideggers politisches Projekt das aus sich selbst daraus eine philosophische Form annimmt, zum Nationalsozialismus verhält. Auch dabei wird uns das Problem der Zweideutigkeit nicht verlassen. Doch wir haben nicht mehr das Problem zwischen zwei inkompatiblen Ebenen vermitteln zu müssen. Die entscheidende Frage ist nun, wie eine adäquate Kritik an Heideggers Philosophie vor diesem Hintergrund funktionieren kann. Heideggerianischer, philosophisch immanenter Seite wird an Heidegger meist sein übertriebener Wille zur Schließung des von ihm selbst betonten Klufts zwischen Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit betont. Ein Wille, der schließlich in seiner Hinwendung zum Nationalsozialismus gemündet hätte. An der Suche nach der Eigentlichkeit wird trotzdem festgehalten. Die materialistische Kritik muss zeigen, dass das heideggersche Problem letztendlich auf reale, konkrete und vor allem gesellschaftlich lösbare Probleme der herrschenden Gesellschaftsordnung des Kapitalismus verweist. Diese Probleme spielen für Heidegger die Rolle bloßer Epiphänomene. Sie interessieren ihn dezidiert nicht. Damit ist ein Zynismus verbunden, der ist auch schon vorhin in dieser Äußerung gegenüber dem Pazifisten aufgeschieden ist. Der sich aber, ja, wie er vielleicht bekannt, aber ich selbst auf die industrielle Vernichtung der Juden bezieht, die Heidegger nach 1945 ganz lapidar als mit der motorisierten Ernährungsindustrie im Wesen identisch bezeichnet. Dass die motorisierte Ernährungsindustrie ihrem Wesen nach gerade dazu beitragen könnte, Probleme der Menschen wie Hunger und Not zu lindern, davon will Heidegger in seinem radikalen Idealismus nichts wissen. Auch diese Seite von Heideggers Philosophie macht ihn für Faschismen jeglicher Art kompatibel. Doch kann man das der heideggerschen Philosophie zugrunde liegende Lebensgefühl so einfach wie etwa Georg Lukács als kleinbürgerlich denunzieren? Liegen ihm nicht doch Wahrheitsmomente zugrunde, kann man das radikale Unbehagen in der Kultur, die Beschreibung der Herrschaft von planetarischer Technik und Mann, so ohne weiteres beiseite wischen? Lassen Sie sich nicht mit einer radikalen materialistischen Gesellschaftskritik verbinden? Oder steht jedes Denken, das sich die Frage nach der Authentizität der Wahrheit jenseits der Diskurse stellt, auf dem Sprung zum Faschismus? Genau. Gut, und ich muss zugeben, das ist wirklich ein bisschen lang geworden, aber so, ich hoffe, so, also ihr habt noch Geduld. Also ich würde jetzt halt schon noch... Fast 25 Minuten. Ach, es geht ja, okay. Mein Gott, ja, das ist immer Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Genau, und nun komme ich halt zum fünften und ja, abschließenden Punkt, also direkt ja, überleitend, also die Frage nach dem Anschluss an Heidegger. Dies sind die wichtigsten Fragen, die geklärt werden müssen, wenn es um eine Bezugnahme auf Heidegger geht und die sich jeder stellen muss, der sich irgendwie positiv auf Heidegger beziehen will. Das Interessante an Heidegger selbst ist, dass er immer wieder um die Reinheit, die Eigentlichkeit seines Denkens ringt, immer wieder neu ansetzt, immer wieder neu scheitert und dieses Scheitern auch recht offen ausspricht. Aber vielleicht kann dieser Denkweg auch nur scheitern und es macht gar keinen Sinn, ihn überhaupt zu betreten. Der erste namhafte Versuch von linker Seite, also gut, es stimmt eigentlich nicht der erste, aber gut, also gut, der erste ist ja vielleicht bekannt, also das Frühwerk von Herbert Marcuse, also gut, gut, also darauf werde ich auch, also gut, der erste jetzt vielleicht jetzt sozusagen von breiterer, der erste namhafte Versuch von breiterer Bedeutung von linker Seite an Heidegger ja anzuknüpfen, war der französische Existenzialismus von Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Sartre beschreibt rückblickend seine erste Lektüre von seiner Zeit geradezu als Erweckungserlebnis, dass ihm das Verfassen von Das Sein und das Nichts überhaupt erst ermöglichte. Nach 1946, also ja in seinem guten Vortrag der Existenzialismus ist ein Humanismus, bezeichnet er Heidegger als Existenzialisten. Dagegen verwehrte sich Heidegger dann, also wenig später, in seinem Brief über den Humanismus strikt. Und zu Recht, denn die Unterschiede zwischen Existenzialismus und Fundamentalontologie sind imminent. Bezogen auf das gestellte Problem muss man wohl sagen, dass Sartre in vielerlei Hinsicht weniger radikal als Heidegger ist. Er nimmt explizit keinen Abschied von der Subjektphilosophie und traditioneller Philosophie und hat auch keine derart eindeutige universelle Kulturkritik wie Heidegger. Dafür ist Sartre zu sehr Hegelianer. Was Sartre jedoch mit Heidegger verbindet, ist seine Betonung der radikalen Trennung von Mensch und Welt, die ursprüngliche Offenheit des Menschen und die Authentizität als Offenlegung dieser Offenheit, die Sartre im Unterschied zu Heidegger Freiheit nennt. Abgesehen von der üblichen Polemik, Sartre sei Stalinist gewesen, was für völlige Unkenntnis offenbart, ja, oder für Vordenker der RAF, was zumindest fragwürdig ist, gut, wobei man sich da tatsächlich streiten kann, steht eine wirkliche Auseinandersetzung mit Sartres Philosophie, die über ein übliches Wiederkäuen von Adorno-Zitaten hinausgeht noch aus. Also gut, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt überhaupt hier so bekannt ist, aber ich spielte da ja auf den Kongress, der ja vor ein paar Monaten ja in Wien war, an, wo irgendwie, also unter dem Titel Die Kunst der Freiheit, Autonomie und ja Engagement bei Sartre und Adorno genau veranstaltet wurde, hier in Wien eben, und ja, genau da wurde halt so nach meinem Ermessen so genau das betrieben. Also man hat sich eigentlich, also der Titel der Konferenz war eigentlich irreführend. Also es ging nicht darum, sich mit Sartre auseinanderzusetzen. Jedenfalls scheint sie dem radikalen Idealismus Heideggers zu entgehen, er ohne das, was Sartre das metaphysische Bedürfnis nennt, preiszugeben. Als wirkungsmächtiger als der Existenzialismus erwies sich die ihm teilweise explizit entgegengesetzte poststrukturalistische Schule, die an Heidegger gerade seine Radikalität faszinierte und mit Heidegger Sartre als metaphysischen Subjektphilosophen diskreditierte. Hier werden etwa Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida, Judith Butler, Lambert-Hugh oder Giorgio Agamben zu nennen. Diese Schule repräsentiert wohl tatsächlich das, was man als eher authentischen Heideggerianismus bezeichnen kann. Wesentlich über sie ist Heidegger in die deutsche Linke zurückgekehrt, sozusagen als Revanche für seine Vertreibung durch Adorno und Co. Bei aller Differenz zu Heidegger und er untereinander ist doch das große Problem dieser Schule dasselbe, was auch schon Heidegger gestellt hat. Wie ist ein radikales Denken gegen und auch jenseits des Diskurses, also sozusagen des allgemeinen Denk- und Handlungszusammenhangs möglich? Eine Antwort ist doch hier nicht zu erwarten, sondern eher ein sich bescheiden bei ihrer Unmöglichkeit, ein kritisches Einrichten im Diskurs. Zugleich schleppt die postmoderne Philosophie ohne Frage Heideggers Trall zum Irrationalismus mit. Etwa wenn Lambert-Hugh in seinem Paulusbuch den Apostel Paulus zum Vorbild eines jeden Kommunisten stilisiert, gerade weil Paulus die Wahrheit als Ereignis verstanden hätte. Gut, das ist dieser Paulus-Kult, also auch wenn ich Paul heiße, ist mir ziemlich suspekt. Also ich habe halt, ich habe halt jetzt mal dieses Buch hier von Zizek gelesen. genau, weil da gibt es auch eigentlich jetzt dann, also auch, hier gibt es halt auch ein Kapitel zu Heidegger. Genau, also das schon der Titel, also die bösen Geister des himmlischen Reichs, das ist ein Paulus-Zitat. Also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, also so anscheinend so ist man sich, also man ist durchaus irgendwie dessen bewusst, dass man irgendwie auch selbst eben so Irrationales mit sich schleppt, aber gut, also genau, das spricht man dann auch offen aus, also irgendwie ist dann die Kritik daran auch schwer. Ja gut, und also die Frage wäre jetzt, also genau, es gibt halt diesen Sammelband von so Alex Gruber und Philipp Lienert herausgegeben, gegen Aufklärung und der postmoderne Beitrag zur Barbarisierung der Gesellschaft. Und gut, also die Frage wäre halt so, ob man halt so tatsächlich das quasi so sagen kann. Also, dass eben die Postmoderne ein Beitrag zur Barbarisierung der Gesellschaft ist. Also genauso, also Zizek berichtet in seinem Buch die Anekdote, dass Heidegger 68 eine Delegation von rebellierenden Studenten, also Zizek spricht sogar von führenden Aktivisten der Studentenbewegung, bei sich empfing und sie in ihrer Rebellion bestärkte. Es sei ihnen 1933 um dasselbe wie ihnen gegangen, wenn auch unter anderen politischen Vorzeichen. Also das würde man wirklich nicht denken, das habe ich wirklich total überrascht, aber das ist anscheinend wirklich authentisch. Also da gibt doch den Urheber dieser Anekdote einen namentlich an, das ist ein Hochschulprofessor. Also, in der Tat stützte sich die nationalsozialistische Gleichschaltung der deutschen Hochschulen ja nicht zuletzt auf eine breite Unterstützung innerhalb der Studentenschaft selbst. Die hochschulinternen Gegner Heideggers waren nicht so sehr die mehrheitlich vom Nationalsozialismus begeisterten Studenten, sondern gerade die bürgerlich eingestellten Professoren. Man kann durchaus auch die 68er-Parolen wie Fantasie an die Macht und unter dem Pflaster liegt der Strand erst recht die bursche Spektakelkritik als bewusste oder unbewusste Form des Links der heilige Realismus verstehen. Lässt sich ihm einfach ein Ideal von Bürgerlichkeit entgegenhalten? Genau, und also sozusagen meine, also wie ich halt quasi sozusagen, natürlich ist das jetzt auch ein bisschen ja runtergebrochen vielleicht, aber ich sozusagen halt die Kernaussage von diesem Sammelband verstanden habe, also so wäre das sozusagen quasi irgendwie das so Anliegen der Autoren, also dass man praktisch so gerade gegen diese postmoderne, der heideggerianische Kritik so einen quasi bürgerlichen Mindeststandard oder so an so eine Art Bürgerlichkeit festhält. Gut, die Autoren des Sammelbands wissen ja, an Adorno und Horkheimer geschult am besten, dass dieses Ideal selbst seinen eigenen Widerspruch hervorbringt und dass sich die Bürgerlichkeit nicht einfach gegen die materiellen Verhältnisse einführen lässt. Ihr Denken nähert sich so in seiner Resignation dem kritisierten Postmodernen eigentümlich an, vereint in ihrer gemeinsamen Vorliebe für den benjaminischen Messianismus, also gut, deren wiederum auch gewisse Ähnlichkeiten zum späten Heidegger dann wiederum aufweist. In der Praxis mündet es in einen neobürgerlichen Opportunismus. Man darf zudem nicht vergessen, dass sich nicht nur Sartre und die Postmodernen, sondern auch Adorno stark von der sogenannten irrationalistischen Tradition, also ich würde eher sagen vernunftkritischen Tradition, also Kierkegaard, Nietzsche und so weiter, sowie der Phänomenologie bei aller polemischen Kritik, klar, also ja auch gegen Heidegger und natürlich Husserl ja auch inspirieren lässt. Gut, genau, das ist, ja, so zu Herbert Marcuse, so habe ich ja schon erwähnt, genau, dass der wirklich also sehr deutliche ja, Heidegger-Bezüge, also selbst noch in seinem Spätwerk, aufweist. Wenn Žižek meint, dass es, wenn auch unter Vorbehalten und unter veränderter politischer Orientierung an ja, Heideggers Radikalität festzuhalten, sie sogar noch über Heidegger hinaus zu radikalisieren und so für eine kommunistische Bewegung des 21. Jahrhunderts fruchtbar zu machen gilt, ist das nicht völlig von der Hand zu weisen. Gleichzeitig bereitet es doch Schwierigkeiten, wenn Žižek meint, gerade an Heideggers Entschlossenheit, seine performative Gewalttätigkeit und seine Affirmation des Opfers sei aus emanzipatorischer Perspektive anzuknüpfen. Muss sich eine emanzipatorische Politik, ein emanzipatorischer Kampf nicht auch der Form nach sowohl von der liberalen als auch von der reaktionären Politik deutlich unterscheiden? Auch die Frage nach einem möglichen unproblematischen Anstoß an Heidegger lässt sich so weder klar verneinen noch bejahen. Sie hängt zudem schlicht davon ab, ob wir wie Heideggers fundamentale Kulturkritik teilen wollen oder nicht. Jedenfalls gilt es, Heideggers Artikulation eines radikalen Unbehagens in der Kultur ernst zu nehmen, und sich der Herausforderung seines Denkens zu stellen, ohne es von vornherein unter dogmatischen Verweis auf irgendwelche vermeintlichen Wahrheiten abzutun. Erst recht die gesamte rationalitätskritische Tradition hat mehr zu bieten, als das im Grunde sehr karge, sehr humorlos asketische Denken Heideggers. Man denke an den von Heidegger nahezu völlig verkannten Nietzsche, dessen Analyse der Priesterdenkweise sich geradezu als vorausahnende Heidegger Kritik lesen lässt, und Kierkegaard. Heidegger denkt eben vom Totenauberg aus. Weltabgeschieden, ernst, streng, tief, also sozusagen tief, Deutsch. Er auch zu dieser vermeintlichen Tiefe hat Nietzsche in seiner Romantikkritik bereits alles Wichtige gesagt. Heidegger will stillstellen, was Kierkegaard und Nietzsche bewusst offen halten wollten, um nicht der Versuchung des die Welt erordnenden Systemdenkens zu erliegen. Er predigt den Rückzug aus der Welt und vollzieht ihn in seinem in seinen kargen, gehaltlosen Worttempeln, wo es doch gerade darum ginge und zu seinem eigenen Anspruch nach auch geht, sich der irreduziblen Vielfalt der Welt zu öffnen. Dieses Ernstnehmen der Vernunftkritik, ohne sich doch in dieser vollständig zu verlieren, können wir sowohl von Sartre als auch von Adorno lernen.